إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. كنت بسنية رسول الله إذا تبعد مشي في جنسة كنت بسنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bruna, Schwestern im Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir haben letzte Woche über Tawhid gesprochen. Und der Mensch an sich sollte niemals, der Muslim an sich sollte niemals die Erklärung des Tawhids zu viel finden. Auch wenn er das richtig verstanden hat. Und wie wir gleich inshallah das deutlich machen, dass sogar die Propheten selbst Allah subhanahu wa ta'ala um Schutz vor Schirk gebeten haben, wie Ibrahim a.s. und andere Propheten. Also, wir Menschen sind verpflichtet, eins zu tun, Allah als einzig und allein einzubeten, anzuerkennen als Schöpfer, als Verwalter, als Versorger. Und dieses, was man in der deutschen Sprache Antagonist Gegensatz zum Schirk. Tawhid ist alles andere als Schirk. Wir haben letzte Woche gesagt, dass Tawhid in der Sprache heißt, eine Sache einzig machen. In der islamischen Rechtslehre bedeutet das, Tawhid heißt, dass wir niemanden außer Allah dienen. Und wir erkennen Tawhid diese drei Bereiche: Ar-Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma' al-Sifat. Mehr wollen wir nicht sagen. Jetzt kommt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sitzt unter seinen Gefährten und sagt zu ihnen, die Juden werden sich in 71 Gruppen spalten. Und die Christen werden sich in 72 Gruppen spalten. Und diese Umma, das heißt die Muslime, werden sich in 73 Gruppen spalten. Außer einem. Alle werden in der Hölle. Gott bewahre uns. Außer einem, die Gefährten. Und das ist auch eine Sache, die ihr auch fragen sollt. Ja, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wer ist diese Gruppe, die als einzig ins Paradies eintreten kann? Hört mal zu. Ma alayhi al-yawm ana wa ashabi. Das, was ich heute praktiziere, ich und meine Gefährten, das ist der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich stelle mir diese 73 Gruppen wie Eingänge. Du musst dir vorstellen, hier die Moschee ist ein Eingang, wenn du runtergehst ein bisschen, da ist auch ein Eingang und unten ein bisschen ist auch ein Eingang und da stehen Menschen. Masha'Allah, so ein Bart. Wenn du in seinem Gesicht siehst, denkst du, Subhanallah, das ist ein Muslim. Und er hat hier einen riesen Fleck vom Beten. Und er sagt dir hier durch, durch diese Tür, nur dadurch kommst du ins Paradies. Wie andere Religionen, wie letztens Zeugen Jehova an der Tür geklopft haben und sagen, Islam? Nee. Der einzige Weg zu Allah ist durch Jesus. Subhanallah. Nein. Der einzige Weg ist Allah als einzig und allein preisen, anbeten und als Gott anerkennen. Nichts anderes. Also, die Gefährten haben gefragt, Rasul hat denn das erklärt. Jetzt wir sind verpflichtet zu wissen, was ist das, diese Gruppe? Diese einzige Gruppe, die den Weg zu Allah. Du betest doch. Und der eine betet. Und der eine sagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Und ich will jetzt nicht fragen. Soll ich fragen? Was bedeutet Ashhadu an la ilaha illallah? Wer kann uns das erklären? Natürlich wird einer sagen, ich bezeuge, dass es keinen anderen Gott außer Allah gibt. Ist das alles? Okay, du sagst, ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet Allahs ist. Was bedeutet das? La ilaha illallah, haben wir gesagt, bedeutet keine Gottheiten, es gibt keine Gottheiten außer Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich selbst vorgestellt im Koran. Er hat gesagt, Allah bezeugt, dass es keinen anderen Gott außer ihm gibt. Und er sagte zu seinem Propheten, du solltest wissen, es gibt keinen anderen Gott außer Allah. Also, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich selbst vorgestellt und hat uns gesagt, ich habe euch für einen Zweck geschaffen. Für was hat er uns erschaffen? Dienen. Guck mal dieses Wort. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieses Illa, außer, ist eingegrenzt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich für nichts anderes geschaffen, außer dass du ihn dienst. Das heißt, du darfst auf dieser Erde nichts anderes machen, außer Allah dienen. Dein Herz ist direkt verbunden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt der Schirk. Schirk. Gott bewahre uns vor Schirk. Schirk, wisst ihr, was das ist? Allah subhanahu wa ta'ala Gottheiten zur Seite stellen. Die in Mekka, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bekämpft haben, die haben doch an Allah geglaubt. Und wenn du die fragst, wer hat denn die Himmel und die Erden geschaffen hat, sie würden sagen Allah. Aber sie haben immer irgendwelche Vermittler genommen. Jemand ist gestorben, in seinem Grab, wie viele Muslime leider heutzutage machen, jemand war ein rechtschaffener Mensch, ist tot. Anstatt direkt seine Hände zu heben und sagen, ja Allah, dann geht er zu diesem Toten und sagt er, hey du Ali, du Musa, du Khalil, bitte Allah für mich. Der ist doch tot, der wird dich nicht machen. Subhanallah. Aber viele Leute haben das gemacht und wie Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran sagt, sie haben gesagt, wir haben diesen Menschen nicht gedient, aber wir haben sie nur als Vermittler genommen, damit wir dir, ja Allah, näher kommen. Seht ihr? Also, egal was du machst, Rasul sagt, wenn du jemanden fragst, fragst du wen? Allah. Wenn du jemanden bittest, wenn du dich an jemanden wendest, wenn du dich niederkniest, wenn du immer an Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal Ibrahim. Ibrahim, gleich reden wir über diese Hanafiya, diese Religion von Ibrahim a.s. Als kennt ihr die Geschichte mit seinem Vater? Er hat Götzen, die waren alle, sein Volk waren Götzendiener. Und dann ging er und hat er die kaputt gemacht und ließ den Großen da stehen. Da kam er und sagte, wer hat das gemacht mit unserer Art? Sagte, hier, der Große unter ihnen. Fragt ihn doch, wenn er reden kann. Subhanallah. Haben sie gesagt, wer das tut mit unserer Götter, muss getötet werden. Aber nicht irgendwas, nein, er muss schmoren, er muss, vor allem haben sie ein Feuer gemacht, riesengroßen Feuer, angezündet. Und er steht da, kurz davor, da kommt der Engel. Und der zweite Engel, der dritte Engel. Allah subhanahu wa ta'ala hat mich geschickt. Brauchst du Hilfe? Er sagte, von dir nicht. Warum? Ich kann direkt mit Allah reden, oder nicht? Und Allah subhanahu wa ta'ala, als er seine Propheten das beibringen wollte, sagte er, und wenn sie dich nach mir fragen, er hat nicht gesagt, so sprich, ich bin nah, wie gesagt, ich bin nah. Ich bin nah. Subhanallah. Also, wenn du was fragst, wenn du was willst, wende dich immer an Allah subhanahu wa ta'ala. Und Schirk kann alle deine Anbetungen, alle Dienste, die du an Allah verrichtest, ruinieren. Und derjenige, der Allah andere Gottheiten beigesellt, schmort ewig im Höllenfeuer. Subhanallah. Also, guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Allah verzeiht es nicht, wenn man ihm Gottheiten zur Seite stellt. Aber er vergibt alles andere. Er vergibt alles andere. Du kommst hier um die Qiyama, du hast Berge von Sünden gemacht. Aber du hast Allah subhanahu wa ta'ala keine Gottheit zur Seite gestellt. Allah vergibt dir. Es heißt ja nicht, dass jetzt wir stehen und alle Grenzen Allahs brechen. Nein, wir hoffen auf die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wichtig ist, dass wir Schirk verstehen. Schirk heißt, wisst ihr, was das Erste, was passiert ist? In der Liebe ist es Schirk passiert. In der Liebe. In der Liebe. Warum? Heutzutage, viele Leute sagen, wir lieben Allah, oder? Wenn ich dich frage, müssen wir sagen, ich liebe Allah, oder? Ist natürlich, ist kein Problem. Aber Er zum Beispiel bevorzugt sich selbst. Zum Beispiel im Gebet. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir gesagt, du sollst beten fünfmal am Tag durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Muaddin ruft Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und du sitzt immer noch da. Andere jetzt, während wir hier sitzen, barakallahu fikum, gucken Fußball. Ist egal. Nein. Wenn gebetet wird, muss er seinen Fernseher ausmachen und direkt zu Allah gehen. Wenn er das nicht tut, fängt er schon mit diesem Schirk, indem er sich selbst bevorzugt. Eine andere Sache. Er hat Freunde, die weder beten noch ein Recht für Allah anerkennen. Ich gehe zum Moschee, Salat al-Maghrib, um 10 Uhr. Es ist Samstag. Weißt du was? Wir gehen jetzt in die Disco. Kommst du mit oder nicht? Konnt ihr nicht warten, bis ich mein Gebet verrichte? Guck mal, zwischen das und das. Ne? Ja, gibt es heute, leider. Ja? Die bleiben bei ihm und sie überreden ihn. Weißt du was? Du kannst doch unterwegs auch im Auto beten, oder? Subhanallah. Da fängt das schon an. Das sind aber noch Kleinigkeiten in Bezug auf Leute, der zum Beispiel zu einem Grab geht und diesen Grab anbetet. Oder jemand als heilig erklärt. Gestern wurde ja die Frage gestellt. Ha? Was heißt das, jemand vergöttern? Du darfst niemanden vergöttern, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die Gefahr. Das muss man verstehen. Deshalb, Tawhid heißt das, dass ich nur Allah diene und niemanden. Nicht mal meinem Vater, nicht mal meine Mutter, niemand. Also, der erste Schirk, der auf dieser Erde passiert ist, ist passiert zur Zeit von Nuh, alayhi salam. Zwischen Adam und Nuh gab es Leute, die nur Allah gedient haben. Kürzlich waren 5 rechtschaffende Menschen, die zur Zeit von Nuh a.s. gelebt haben. Diese starben und waren sehr, sehr beliebt. Das ist das Problem, dass wir heutzutage manche Leute, manche Muslime, weil die einen Menschen, einer, der da betet, der hat eine super Stimme. Der steht da und sein Herz flippt aus beim Koran hören. Die Sahaba haben das nicht gemacht. Die Sufis heute, die, wenn er den Koran hört, kippt er um, ohnmächtig. Das haben die Sahaba vorher nicht gemacht. Und ein Gebet von denen, 2 Rakat, ist 100-mal besser als das, was wir heute machen. Weil als er gebetet hat, hat er Tawhid aufrichtig gemacht und er hat Allah geliebt mit jedem Haar in seinem Körper und jeder Zelle seines Körpers. Hat Allah geliebt. Wenn die den Koran gehört haben, haben sie geweint. Es hat sie bewegt. Andere, wenn der Koran gelesen hat, oh ihr die Gläubigen, stand er auf, sagte er, ja, was willst du mir sagen? So haben sie mit der Religion gelebt. Dann kamen Leute, über die der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu seinem Abu Bakr Siddiq, Uthman ibn Affan, der in einer Nacht stand und den ganzen Koran gelesen hat. Amr ibn al-As sagte zu dem, es werden Menschen kommen. Der eine unter euch wird das Gefühl haben, er tut nichts. Stell dir mal vor, einer steht die ganze Nacht und betet und hat das Gefühl, dass er, wenn er diese Menschen sieht, er betet nicht. Mein Gebet ist nichts im Vergleich zu dem. Aber diese Leute, die so beten, es berührt ihren Herzen nicht. Verstehst du? Dann verlassen sie die Religion, sagt der Rasul, als würdest du einen Pfeil spannen und loslassen. Guck mal, was für eine Kraft. So verlässt er die Religion. Und so sind heute Leute. Jeder betet so, wie er will. Guck mal, der Rasul, als er entsandt worden ist, die Leute waren verschieden. Der eine hat die Propheten angebetet. Ein anderer hat rechtschaffende Menschen angebetet. Ein anderer hat die Bäume angebetet. Einer die Sonne, einer den Mond. Einer die Steine. Einer das Feuer. Gab es und gibt es heute noch. Es gibt sogar in Frankreich heute, unglaublich, und es tut es doch von langer Sinn, dass ich euch das sage, es gibt Leute, die beten die Genitalien einer Frau. Beten sie an. Haben sie als Gott ernannt. Als ich das gelesen habe, das kann ich sagen. Ja, nee. Wie viel Verstand muss der Mensch haben? Ha? Aber das gibt es. Und es gibt heute Tausende von Religionen, oder nicht? Tausende. Alles wird angebetet, weil er ist Allah. Deshalb, du als Muslim solltest du dankbar dafür sein, dass du ein Muslim bist. Und jetzt indem du Wissen erlangst, verstehst, ist einer von euch letzte Woche nach Hause gegangen, hat seinen kleinen Bruder an die Hand genommen, seinen Vater, seinen Nachbar und hat gesagt, komm, ich will dir die Tauhid erklären. Hat das jemand von euch gemacht? Guck mal, Ibrahim. Als Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihm, ergebe dich, hat er gesagt, ich ergebe mich. Aber hat er, war das alles? Er hat seinen Söhnen empfohlen, das zu machen. Jakob, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wart ihr etwa dabei, als Jakob im Sterben lag? Wart ihr nicht dabei? Du hast es ja nicht gesehen. Aber er sagte zu seinen Kindern, bevor er starb, was würdet ihr anbeten nach mir? Er hat ihnen nicht gesagt, was würdet ihr mit den Tieren machen, die wir haben, diese 120? Würdet ihr richtig aufpassen? Den Cadillac, den ich gemacht habe, würdet ihr auf dem Lack aufpassen? Würdet ihr gucken lassen? Ha? Hat er? Nein, das sind, habe ich gar nichts mit zu tun. Was würdet ihr dienen, wenn ich sterbe? Haben sie gesagt, deinen Gott. Und den Gott Abrahams und Ismail und Ishaq. Kann dieser Jakob sterben und er ist zufrieden oder nicht? Ja, kann er. Ne? Das ist es, was wichtig ist, dass jeder von uns, nachdem er Wissen erworben hat, das selber umsetzt. Und drittens, Dauer, Dauer, Dauer, Dauer. Wie viele Menschen gibt es heute, die gar nichts wissen über den Islam? Teilweise lebt der eine neben dir und weiß nichts vom Islam, weil du nicht in der Lage bist. Du schämst dich. Du schämst dich zu sagen, dass du ein Muslim bist. Subhanallah. Also, all das ist verbunden mit Tawhid. Und guck mal, diese Religion, die wir folgen, ist die Religion von Abraham, Ibrahim. Er war Hanif. Was bedeutet Hanif? Hanif heißt, dass er sich dem Schirk abgewendet hat, abgelehnt hat, sich davon entfernt hat. Und er bittet Allah. Guck mal, er ist ein Prophet. Würdet ihr denken, dass ein Prophet Allah irgendwas beigesellt? Er fragt Allah subhanahu wa ta'ala, Gott, bewahre mich davor, dir Gottheiten beizugesellen. Subhanallah. Also guck mal, wie wichtig dieses Thema ist, auch wenn das trocken ist für manche, aber es ist so wichtig zu verstehen. Es gibt Menschen, die eine gute Zunge haben, die können Leute überzeugen. Ich denke auch dieser Bruder, der letztens auch aus Aachen gekommen ist, sein Gelehrter ist ein guter Mensch. Jemand, der eine gute Zunge hat. Jemand, der, wenn er redet, die ganzen Leute anscheinend sitzen und zittern oder weinen oder lieben Allah mehr und mehr. Aber trotzdem, er ist weg vom Weg. Wenn er Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, nicht verbietet, dann ist er einer von den Ungerechten. Einer hieß Amr ibn Ubaid. Jemand, der nach dem Rasul sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Dieser Mann war ein rechtschaffender Mensch. Einer, der Dienst an Allah subhanahu wa ta'ala. Die Leute, wenn sie ihn gesehen haben, gesagt, MashaAllah, was ist das für ein Mensch? Keiner wusste Bescheid über ihn. Fünf Sorten von Bid'a. Kennt ihr Bid'a? Bid'a ist eine Erfindung im Islam. Eine Bid'a hatte. Viele kennen das Wort Bid'a. Wer kennt das nicht? Bid'a? Soll man das mal erklären? Bid'a gibt es zwei Sachen. Bid'a gibt es in der Religion und Bid'a gibt es in der Sprache. Bid'a in der Sprache heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt selber, Badi'u as-samawati wal ard. Er ist derjenige, der die Himmel und die Erde erfunden hat. Gab es jemanden, der das vorher gemacht hat? Nein. Also das ist eine Sprache, dass jemand was erfindet. Jemand zum Beispiel kommt und erfindet, den Laptop. Ha? Er erfindet. Das ist eine Sprache, erfindet. Aber wenn wir jetzt zur Religion kommen, Erfindung heißt, dass du mit einer Anbetung kommst, die Rasul sallallahu alaihi wasallam weder er noch seine Gefährten gemacht haben. Deshalb sagt man Bid'a. Und Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt zu Bid'a. Dass sie denjenigen, der das macht, ins Höllenfeuer führt. Bid'a. Deshalb, Bid'a ist weg. Wir wollen keine Bid'a machen. Wir wollen dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Wie hat er gebetet? Wie hat er Allah angebetet? Guck mal heutzutage, sogar wenn geheiratet wird, wenn irgendwas, die Leute setzen sich zusammen, lesen Fatiha. Ich mache jetzt das zu Ende, dann sagt Al-Fatiha und dann die Leute heben ihre Hände und sagen, das gab es nicht. Das hat keiner gemacht. Und in Fatiha hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht offenbart, damit wir sie so benutzen. Viele Anbetungen sehen wir heute, die mit der Religion nichts zu tun haben. Und viele Leute nur folgen. Die folgen nur. Die haben keine Ahnung. Ich kann mit Sicherheit heute sagen, dass mehr als ein Drittel, vielleicht mehr als die Hälfte der Muslime heutzutage einfach nur Folger sind. Blind. Die folgen einfach. Er hat seinen Vater gesehen, wie er gebetet hat. Er betet wie er. Wenn du ihm sagst, warum bewegst du deinen Finger so, oder warum machst du so, oder warum machst du so, oder warum hältst du deine Hand so? Wer kann mir jetzt sagen von euch, warum halten wir unsere Hände so? Und warum machen wir die nicht so? Warum? Kann jemand erklären? Ganz einfach. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir, Mashar al-Anbiya, wie die Propheten, uns wurde befohlen, unsere Rechten über unsere Linken zu tun. Hier hast du die Lösung. Leute, wir müssen wissen, warum wir das oder das machen. Wenn du jetzt reinkommst, betest zwei Rakat. Viele Leute machen den Fehler. Beten zwei Rakat. Derjenige ruft schon zum Gebet. Allahu Akbar, Allahu Akbar, qad qamat as-salah. Und er steht immer noch in der ersten Reihe und betet weiter. Falsch. Aber er hat keine Ahnung. Viele haben keine Ahnung. Heute wisst ihr, inshallah, nächste Woche reden wir darüber. Das wird inshallah ein schöner Satz. Wir wollen reden über die Reise des Wissens. Reise des Wissens. Die Leute teilweise haben Mekka verlassen, sind was weiß ich wohin, wegen einem Hadith. Er wollte nur wissen, wie oft soll ich meine Hände waschen? Ist der Hadith sahih oder nicht? Hat er seine Sachen genommen, hat seine Familie gelassen? Ist nicht mit seinem Porsche oder mit seinem, nein, er hat sein Kamel oder sein Tier oder zu Fuß ist er gegangen, um nur zu fragen, ob das richtig ist oder nicht. Heute haben wir alles. Ich brauche nur Internet anzumachen. Ich kann suchen, ich kann machen, ich kann Bücher kaufen. Die Leute sind gereist, nur um einen einzigen Hadith zu hören. Al-Bukhari war 17 Jahre seines Lebens unterwegs und dann waren das auf einmal 30 Jahre. 30 Jahre seines Lebens ist unterwegs, nur um Wissen damit er erfährt über diese Religion. Und wie viel tun wir? Wie viel? Nichts. Wie willst du wissen, wie der Weg zu dieser Religion, zu Jannah führt, wenn du kein Wissen hast? Geht nicht. Also, euch spreche ich an, die jungen Leute, folgt nicht einfach blind, sucht. Guck mal, im Internet gibt es wirklich viel. Also ich habe jetzt auch gerade im deutschsprachigen Bereich viele Seiten gefunden. Drus, MP3 kannst du runterladen, wie es geht. Dein MP3-Player, verbrenn all die Musik, die da drin ist. Tu das weg. Und höre jeden Tag 3 bis 4 Stunden Drus, unterwegs. Das mache ich. Und glaub es mir, du lernst so viel. So viel lernst du. Auf einmal reden die über Shirk. Einmal über Tawhid, einmal über das Gebet, einmal über Siyam, einmal über Zakat, einmal über Hajj. Auf einmal, du weißt, was da los ist. Wenn jetzt jemand reinkommen würde, würde an der Tür klopfen und sagt, hör mal, Leute, ich bin ein alter Mann und ich habe viel Geld gespart, aber ich kann nichts damit machen. Ich will, dass ihr alle auf meine Kosten zur Hasch geht. Sag, Barakallahu, Killer, komm, fang an einzupacken. Weiß jemand, wie die Riten des Hasch laufen? Wenn du da ankommst, was du machen musst, weiß jetzt jemand? Weiß gar nichts. Warum? Weil wir denken, dass das unwichtig ist. Wenn ich zum Hajj irgendwann mal will, dann werde ich bestimmte Sheikh fragen. Und wenn ich da bin, die Leute sind ja viele, ne, dann werde ich die da fragen. Warum holst du dir nicht ein Buch über den Hajj und lernst 1, 2, 3, 4 und dann bringst du es auch deiner Familie bei? Denn Schwester, will ich auch einen Rat geben. Es gibt so wenig Frauen, die in dem Bereich Islam was machen. So wenig. Ich habe meine Frau, motiviere ich gerade, ihre Schwester motiviere ich gerade. Ich versuche die Leute, die um mich herum zu motivieren. Geh, studiere, lerne die Religion und mach eine Sitzung mit den Frauen. Einmal in der Woche, einmal im Monat. Bring ihnen die Religion bei. Ihr auch. Lernt die Religion. Nicht einfach, das ist schon gut, dass ihr hier hinkommt und was lernt. Aber wir mussten mehr machen. Und glaubt, also ich weiß nicht, wie ich euch das sagen kann, aber das Wissen über die Religion macht einen stolz. Wallahi stolz. Und Wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, dass viele Leute auch Probleme heutzutage haben. Ne? Der eine wird bekämpft, die Frau mit dem Kopftuch wird beleidigt und so. Nur mal das Wissen und der Glaube, sie wird alles sich anschauen und sie wird darüber lachen. Und sie wird sagen, ach, was wollen Sie denn von mir? Allah ist Allah und er hat mich gezwungen, vorgeschrieben, das zu tun, dann tue ich das. Und dann hast du Stolz auch in deinem Herzen. Das ist auch wichtig. Also, Al-Hanafiyya, haben wir gesagt, die Religion Abrahams, um das nochmal zu erklären, warum Rasul Sallam folgt welche Religion? Er folgt die Religion von Abraham. Ibrahim a.s. Wer kennt Ibrahim nicht? Der Vater von wem? Wer ist sein Sohn? Ismail. Siehst du, guck mal, der Tawhid da drin, dass er in sich, sein Vater sagt, ich träume, oder ich habe geträumt, dass ich dich schlachte. Subhanallah. Was sagt der Sohn zu ihm? Vater, tu das, was dir befohlen wird. Das ist der Tawhid. Das ist der Tawhid mit zwei, drei Worten. Ya abati fa'al ma tu'mar. Tu das, was dir befohlen wird. Du tu das, was befohlen wird. So ist es. Und wichtig sollte ein Muslim wissen, dass er sich von allem, was mit Schirk zu tun hat, abwenden soll, entfernen soll. Und das soll er auch seinen Brüdern und Geschwistern im Islam beibringen. Luqman, wer kennt Luqman al-Hakim, der weise Luqman? Guck mal, als er seinem Sohn einen guten Rat geben wollte, hat er nicht gesagt, Sohn, wie die meisten Väter heutzutage, sei gut in der Schule. Wenn sein Sohn mit einer schlechten Note nach Hause kommt, er wird gelb und grün und ihm ist schlecht und mein Sohn ist eine Schande unter der Nachbarschaft, ne? Weil er sein Zeugnis nicht gut hat. Ne? Aber wenn er nicht betet, kümmert er sich nicht drum. Er redet ein paar Mal mit ihm, wenn das nichts gebracht hat, dann ist das okay. Nein, nein. Und Pierre Vogel hat am Freitag was gesagt, das will ich noch mal ein bisschen ausweiten, weil jemand hat gefragt, darf man seine Kinder schlagen im Islam? Natürlich, er hat eine Aussage, die jetzt allgemein ist gemacht. Ich sehe aber diese Aussage, weil ich die auch von vielen Gelehrten gehört habe. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat gesagt, bringt euren Kindern das Gebet mit 7 bei und mit 10 solltet ihr sie schlagen. Dieses Schlagen kann man unter vielen verstehen. Jetzt wir Muslime, leider die meisten Väter, es gibt kaum jemanden, der nicht von seinem Vater regelrecht verdroschen worden ist. Und das sind keine Sachen, die mit der Religion zu tun haben. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wenn wir schon über das Schlagen reden, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hat das auf was? Auf die Religion bezogen. Das heißt, wenn dein Sohn nicht beten will, dann solltest du ihn schlagen. Ein Gelehrter sagt, schlagen heißt, bringt es ihnen bei. Bringt es ihnen bei. Dann ist das was anderes als schlagen. Das heißt, ich nehme ihn hart, ne? Ohne ihn zu schlagen, weil glaubt es mir, und ich kenne viele Jugendliche, die aus Häusern kommen, wo der Vater Hasch ist. Ein richtig so, der Mann geht so und die Mutter. Und die Kinder hassen die Religion. Die hassen die Religion. Wenn du mit denen redest, und ich kenne einige, mit denen ich gesprochen habe, sag, was ist mit euch los? Warum kommt ihr nicht und dein Vater, Maschallah und so? Dann sagt er zu mir, ich hasse die Religion wegen meinem Vater. Weil er mich immer, wenn ich nicht beten wollte oder so, hat er mich geschlagen. Also ist er aufgewachsen und dann viele, wie ein Jugendlicher mir das gesagt hat, und das ist gut zu verstehen, sagte zu mir, wenn mein Vater ein gläubiger Mensch ist und wenn er wirklich so von sich so gibt, dass er ein guter Gläubiger ist, warum verhält er sich mir gegenüber so? Deshalb, wenn ich das sage, ich würde nicht sagen, schlagen, gerade, ich würde aber was anderes sagen. Ich würde sagen, mein Sohn von Anfang an, von klein auf, die Religion so beibringen, dass er sie liebt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das auch mit uns so gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ihr solltet wissen, dass unter euch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Das hat er zu Sahaba gesagt. Und dann hat er gesagt, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat euch die Religion, ihr habt die Religion lieb gewonnen. Guck mal, eine Religion lieb gewinnen. Kein Zwang in der Religion. Lieb gewinnen. Und als du die Religion lieb gewonnen hast und du bist ein guter Muslim geworden, hast du alle Sachen verabscheut. Wer sieht nicht einen Muslim? Wir reden aber nicht die anderen. Ein Muslim, der Alkohol trinkt und du fühlst dich ganz schlecht, oder? In dem Moment. Jemand, der stiehlt. Jemand, der... oder? Das ist keine schöne Sache. Also, das ist es. Was mache ich mit meinem Sohn? Ich sehe das heute, inshallah, möge Allah subhanahu wa ta'ala meinen Sohn recht leiten. Er ist gerade ein Jahr und zweieinhalb Monate ungefähr. Du siehst, wenn ich bete, ich lasse immer Raum, also ich hole ihn aus seinem Bett raus und er läuft neben mir. Wisst ihr, dass er jetzt kommt und wirft sich einfach nieder neben mir. Wenn er mich anguckt, sagt er Allah, dann denke ich immer mir, so soll er das erfahren, langsam, mit mir. Und ich will ihm jetzt nichts beibringen, weil er kann nichts verstehen. Auch wenn er 5 Jahre alt ist, wird er nicht viel verstehen. Aber er soll mit dir gehen und ich finde, dass das abfärbt. Kennt ihr das? Abfärbt? Das heißt, wenn er sieht, dass du die Religion liebst, er wird sie auch lieben. Aber wenn du immer, zack, pum, tack, ja, er wird sich von dir entfernen. Wallahi, er wird sich von dir entfernen. Und ich habe 7 Jahre mit schwer erziehbaren Kindern gearbeitet. Und ich weiß ganz genau, was Schlagen verursachen kann. Deshalb sei lieb zu den Kindern. Hab Geduld. Ja, manchmal so gibt es Situationen bei Kindern, wo du als Vater vielleicht das siehst und du kannst es ausflippen, oder? Aber nein, hab Geduld. Hab Geduld und nimm deinen Sohn an der Hand und bring es ihm bei. Das ist Aufopferung. Und das haben die Sahaba gemacht. Sahaba gemacht zum Beispiel, als sie klein waren, hier wie er oder so, wenn die fasten wollten. Ein Kleiner kann nicht fasten, oder? Dann haben sie den zum Beispiel irgendwo genommen auf einer Reise. Oder er hat ein bisschen gespielt und so. Bis er irgendwann dann sich an dem Essen erinnert hat, okay, dann ging es nicht mehr. Dann hat er ihm zu essen gegeben. Aber dann hat er ihn schon trainiert, 3-4 Stunden, 5 Stunden nicht zu essen. So müssen wir das machen. Deshalb, dieses Schlagen ist bei mir mit X. Also ich tue ein X darauf. Und ich, Alhamdulillah, es ist nicht nur meine Meinung, ich habe mehrere Gelehrten, wie Abu Ishaq und andere, gehört, die das gesagt haben, schlagt sie, bedeutet, bringt sie ihnen bei. Bringt sie ihnen bei. Und Gott möge uns geduldig machen. Weil, wie gesagt, viele Kinder sind leider vom Weg abgekommen, auch wegen ihren Kindern. Und Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal, wenn er über Schirk redet und über den Unglauben redet, bevor wir das verpassen, das ist ein guter Punkt, immer spricht er die Väter an, subhanallah. Dann habe ich geguckt, vielleicht hat er mal auch die Mutter genannt, erwähnt. Nein, er hat immer die Väter genannt. Das heißt, der Unglaube, der auf dieser Erde herrscht, sind die Väter schuld. Subhanallah. Das steht im Koran. Und jedes Mal, wenn ein Prophet zu ihnen gekommen ist und hat ihnen gesagt, betet den einzigen Gott, wisst ihr, was sie gesagt haben? Nein, wir folgen dem, was unsere Väter gemacht haben. Wir folgen dem, was unsere Väter gemacht haben. Heutzutage ist das nicht so, wenn du zu jemandem kommst, du siehst, wie er betet, dann sagst du, Achi fillah, Bruder im Islam, komm her. Das, was du machst, ist nicht richtig. Es gibt keinen Beweis dafür, für das, was du tust. Mein Vater betet schon seit 30 Jahren. Willst du mir jetzt die Religion neu beibringen oder was? Das hat mir auch jemand gesagt. Als ich ihm was zeigen wollte, hat er mir diese Worte gesagt. Er hat gesagt, Barakallahu fik, Jazakallahu khair. Siehst du, mein Vater hat so und mein Vater hat so und mein Vater hat so. Nein. Rasulullah hat so gemacht, so folgen wir. Und Pierre Vogel, wenn ihr euch an diesen Satz erinnert, hat gesagt, Traditionen folgen wir nicht. Eine einzige Tradition folgen wir. Welche ist das? Die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mehr nicht. Mehr nicht. So. Und wie gesagt, diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala Gottheiten beiseite gesetzt haben, waren welche, die an Allah geglaubt haben. Sie haben an die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt. Aber sie haben immer gedacht, dass wir durch den näher an Allah kommen können. Und dann war alles schon kaputt. Denkt darüber nach. Und jetzt kommt die Wasila. Wenn jemand stirbt, Rasulullah sallam sagt, wenn jemand stirbt, ein Muslim stirbt, endet der Verdienst seiner Taten außer von 3 Sachen. sollen wissen, damit wir diese Leute, die da zum Grab gehen und anbeten und so. Ich war in Palästina jetzt letztes Jahr, da ist jemand gestorben, da sind ein paar Jungs zum Grab gegangen. Ich sage, was macht ihr, wo geht ihr hin? Ich sage, ja, fakkel wahda, so, damit er nicht alleine ist, der Tote. Also wollen wir ihn so die Nacht mit ihm verbringen. Subhanallah. Und das sind Leute, die sagen, es gibt Leute, die das machen. Und die denken wirklich, der Tote ist so einsam. Er lebt schon in einer anderen Welt. Er hört dich. Lass uns auch über das, damit wir das erklären. Wenn der Tote zu seinem Grab geführt wird, er wird in seinem Grab. Rasul hat damit gesagt, bleib ungefähr, also nach unserer Zeit, 10 bis 15 Minuten bei ihm. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn standhaft macht. Warum? Weil er gefragt wird. Wisst ihr, dass er gefragt wird? Wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Also drei Fragen. Munkar und Nakir. Zwei. Gott bewahre uns. Ja? Also in dem Moment, diese 15 Minuten vorbei. Er ist schon in einer anderen Welt. Er hört nur in dem Moment, wenn die Leute gehen, den Grab verlassen, ihre Schritte. Sorry, er lebt jetzt in einer anderen Welt. Bitte, ja. Also, das ist gut. Auch eine Sache, die wir verstehen sollen, Koran lesen bei den Toten gibt es nicht, weil er dich nicht hört. Und Shafi'i, rahimahullah, hat in einer Surah sogar gesagt, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَسَعَ. Das heißt, wenn du heute, du lebst jetzt, du liest den Koran, das nutzt dir. In dem Moment, wenn du gestorben bist, ist es vorbei. Da kann ich von morgen bis abends für dich Koran lesen, es bringt dir nichts. Außer drei Sachen. Wenn du einen guten Sohn hast, der Allah subhanahu wa ta'ala bittet um Vergebung. Guck mal, wir Menschen, wir sind heutzutage, wenn jemand stirbt, die Frau habe ich letztens, Frauen reißen ihre Klamotten und fangen an zu weinen und zu schreien und so, als wäre niemand auf dieser Welt gestorben. Zwei, drei Monate, ein Jahr ist der Mann gestorben. Vergessen schon. In Vergessenheit. Normalerweise sollte man immer bei seinem Gebet, und ich sage es euch, dieses immer, dass wir uns versammeln. Nein, wenn du ein Bittgebet machen möchtest, ich komme zu dir und sage, Wallah, weißt du, ich bin krank, mein Sohn ist krank, mach ein Bittgebet für mich. Dann machst du das in deinem Gebet, ohne dass ich das weiß. So hat er das zu sagen. So haben uns die Sahaba das beigebracht. Versteht ihr? So ist das. Und jetzt mit dem Toten gibt es drei Sachen, die wichtig sind. Erstmal, ein Sohn, ein guter Sohn, der Allah subhanahu wa ta'ala bittet um Vergebung für seinen Vater. Yawm al-Qiyamah kommt dieser Tote, sieht er Berge von guten Taten. Subhanallah. Und dann sagt er zu Allah, so viel auf der Erde habe ich nichts getan. Und dann sagt er, weil dein Sohn mich immer um Barmherzigkeit für dich gebeten hat, um Gnade. Also, vergisst eure Väter und eure Mütter nicht. Subhanallah. Das zweite ist, Sadaqatun Jariyah. Sadaqa Jariyah. Du kommst, tust 20, 30, 100, das was du hast, gibst du für die Moschee. Und die Moschee nach deinem Tod existiert noch. Das heißt, eine Sache, wo die Menschen kommen und das ausnutzen, auch nach deinem Tod. Und eine dritte Sache, Amal Salih Yuntafa'ubih. Du hast, jemand ist in einem Fußballverein. Allah hat gesagt, weißt du, ich mache jetzt eine Broschüre und ich schreibe ein bisschen was über Tawhid, über Shirk, das ABC für den Islam, damit hier die Fußballer, die da bei uns sind, teilweise kein Wissen haben und die sind noch jung, dann sollen sie es erfahren. Auf einmal hat sich das umgesprochen. Wallah, ist es gut. Kann man gut verstehen, ist es kurz und bündig. Komm, wir machen ein paar Kopien davon, geben wir alle Vereine. Jetzt ist das schon, in jedem Verein haben wir so einen. Du stirbst, die Leute haben Nutzen daraus. Nur diese drei Sachen. Basta. Mehr nicht. So hat Rasul Sallam eingegrenzt. Jetzt die Leute, die zum Grab gehen und jemanden anbieten, und das gibt es in Marokko, das gibt es in Ägypten, das gibt es in jedem islamischen Land, Leute. Dass die Leute gehen zu den Toten und ja, subhanallah. Das ist Schirk. Schirk und nichts anderes. Soll ich euch was erzählen, was noch schlimmer ist? Habe ich in Palästina erlebt, auch jeder, glaube ich, der von seinem Land kann er viel erzählen. Man hat Beschneidung gemacht. Okay, dann kam derjenige, der beschneidet. Wir haben alle gesagt, so, das ist ein guter Scherer und so. Okay, habe ich gesagt, mal gucken, was er macht. Schon wie er rangegangen ist, ist schon nicht geschlagen. Der geht dahin und fängt an, Koran zu lesen. Und so, was ist das denn? Was macht der denn da? Okay, habe ich geschwiegen. Dann hat man dieses kleine Stück geschnitten. Habe ich gesagt, mal gucken, was er jetzt damit macht. Dann sagte er zu der eine Verwandte von uns, sagte er, bitte begrabt das unter einem Baum. Und Hauptsache, dieser Baum ist grün, hat Früchte. Was läuft denn hier ab? Dann bin ich zu ihm gegangen und sagte, Barakallahu fik, ja, mashallah, ja, nee, du bist ein guter Arzt und so. Wo hast du diese Methoden her? Wo hast du das gelernt? Konnte er mir nicht antworten. Er konnte mir nicht antworten. Gesagt, das habe ich bei jemandem gesehen und so, okay. Dann kam meine Verwandte und habe ich ihr gesagt, hier, gib dieses Stück, werf das in den Müll. Dann meinte sie zu mir, wieso? Er hat das gesagt. Ich dachte, nein, er hat das nicht, das ist Schirk. Wisst ihr, was die Leute machen? Eine Frau hat keine Jungs bekommen, nur Mädchen. Haben sie gesagt, wenn jemand seinen Sohn beschneiden lässt, nimmst du dieses Stück und schluckst das runter. Du kriegst direkt Kinder. Wallahi azim, ich schlüge nicht. Was ist passiert? Die hat das gemacht, sie hat einen Sohn bekommen. Das ist die Bestätigung für die Leute, dass das stimmt. Nein, das sind Zufälle. Das sind nur Zufälle. Aber dass du denkst, dass der Baum oder dass die Erde oder dass der Stein oder dass irgendwas dir helfen kann, außer Allah subhanahu wa ta'ala, hast du schon Beigesellung gemacht. Vorbei. Und dafür ist der Prophet Muhammad s.a.w. gekommen in einer der schlimmsten Zeiten überhaupt. Die Leute haben alles Mögliche angebetet. Und stell dir mal vor, er ist gekommen und schrie zu den Leuten, ist da jemand, der mich beschützt? Ist da jemand, der mir hilft, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala zu den Leuten zu bringen? Und die Leute haben ihn bekämpft. Nur, weil er gesagt hat, nur Allah fragen, nur Allah anbeten. Guck mal, wie schlimm das ist. Und das ist immer leider noch heute verbreitet in den islamischen Ländern. Schlimm. Also manchmal, weißt du, als ich diese Geschichte erlebt habe, Alhamdulillah, ich zu Hause kann ich das erklären, ein paar Leute hören, aber viele Leute sind auch total dagegen. Wenn die das hören, auch mit dem Koran, dass jemand, wenn er tot ist, dass du dahin gehst und Koran auf sein Grab liest. Das gibt es auch im Islam nicht. Lass uns jetzt nur mal ganz kurz El-Wasila. Wie können wir das richtig machen nach dem Islam? Durch deine gute Taten. Zum Beispiel, jemand von euch hat gute Taten. Mohammed hat eine gute Tat gemacht. Hamid hat eine gute Tat gemacht. Er zum Beispiel hat an einem Tag seiner Mutter geholfen. Dann, er will Allah bitten. Dann sagt er, ja Allah, weißt du, an dem Tag und an dem Tag ist das passiert, so und so. Und ich habe meiner Mutter geholfen und ich habe... Ich habe das für dich gemacht. Ich möchte, dass du mir vergibst oder irgendwas. Wo haben wir den Beweis? Es gibt ein Hadith über Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dass drei Leute in einer Hülle, ihnen würde der Weg versperrt, aus dieser Hülle rauszukommen. Sie waren unterwegs auf einer Reise, es hat sehr stark geregnet, sind die in diese Hülle gegangen, auf einmal rollt ein Riesenstein, macht die Tür zu. Sagen, die kommen nicht mehr raus. Hört mal zu. Dann sagten sie, weißt du was, lass uns Allah bitten durch unsere gute Taten. Wichtig zu verstehen, durch unsere gute Taten. Ja, da sagte der eine, ja Allah, du weißt, dass ich eine Cousine hatte, die ich sehr, sehr, sehr geliebt habe. Und sie hat Geldprobleme gehabt. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat mich um Geld gefragt. Dann hat sie gesagt, nur wenn du mich an dich ranlässt, gebe ich dir das Geld. Irgendwann hat sie nachgegeben. Als er sich näherte, wie ein Mann sich einer Frau nähert, hat sie ihm gesagt, hast du dann alle Fenster und alle Türen zugemacht? Hat er gesagt, ja. Und dann hat sie ihm gesagt, es gibt aber eine einzige Tür, die du nicht zumachen kannst. Und das ist die Tür Allah subhanahu wa ta'ala. Der sieht uns, egal ob du die Türen oder die Fenster zumachst. Ist er aufgestanden direkt und hat gesagt, ja Allah, vergib mir. Und dann hat er ihr aber Geld gegeben und habe Allah um Vergebung gebeten. Guck mal, er wollte das machen und er hat sie geliebt, wie die Erzählung sagt, ich habe sie geliebt mehr als alles andere. Also hat er für Allah subhanahu wa ta'ala diese böse Tat gelassen. Da kam ein anderer Mann und sagte, ja Allah, du weißt, dass ich einen Vater und eine Mutter hatte, die sehr alt war und sehr krank war. Und dieser Mann musste immer weit weg von zu Hause zur Arbeit und zurück. Eines Tages kam er sehr spät in der Nacht und hat auch das Essen mitgebracht, aber die haben schon geschlafen. Hat er die Milch hingelegt, das Essen hingelegt und hat gewartet. Da, wo die da schlafen, stand er da und hat gewartet. Er saß nicht, er hat sich nicht hingelegt. Er saß da, also er stand da und hat die ganze Nacht gewartet, bis die aufstehen, damit er ihnen das Essen gibt. Und seine Kinder schreien, Papa, gib uns Milch, Papa, gib uns Essen. Nein, erst mein Vater und meine Mutter. Guck mal, dieser Mensch will zu Jannah gehen und bemüht sich um alles, damit er in Jannah kommt. Stand er die ganze Nacht da, bis die Fajr gekommen ist, sind sein Vater und seine Mutter aufgewacht, hat er ihnen zu essen gegeben. Dann sagte er, Allah, wenn du weißt, dass ich das für dich getan habe, damit du mit mir zufrieden bist, so lass uns bitte raus, also aus dieser Höhle. Dann hat sich der Stein ein bisschen bewegt, aber sie konnten immer noch nicht raus. Da kommt der Dritte. Er sagte, ja Allah, du weißt, dass ich ein paar Arbeiter engagiert habe. Ein paar Leute habe ich bei mir arbeiten lassen. Und einen unter ihnen habe ich sein Geld nicht gegeben. An dem Tag, wo Lohn ausgegeben worden ist, war dieser Mann nicht da. Der ist einfach weg. Zwei, drei Jahre war er verschwunden. Was hat dieser Mann mit dem Geld gemacht? Hat er beiseite gestellt? Nein. Hat er dieses Geld arbeiten lassen? Hat er ein paar Tiere für ihn gekauft mit diesem Geld? Diese Tiere haben sich vermehrt. Viel. Dieser Mann kommt und sagt zu ihm, Assalamu alaikum, Bruder, du kennst mich noch, ich habe bei dir gearbeitet, gib mir bitte mein Geld. Er sagte, guck mal, das alles, diese ganzen Tiere, das ganze Vieh, alles, das gehört dir. Er sagte, machst du dich über mich lustig? Ittaqillah, hab Furcht vor Allah. Ich sagte, gib mir meine anscheinend 20 oder 100 Euro und du sagst mir hier die Millionen da. Machst du dich lustig über mich? Er sagte, Wallahi, das gehört dir. Er sagte, ja Allah, wenn du wusstest, dass ich das für dich getan habe, damit du mit mir zufrieden bist, so lass uns bitte hier raus. Und dann hat sich der Stein gerollt und sie konnten alle drei raus. Rasul hat uns beigebracht, dass wir durch unsere gute Taten Allah so bitten können. Durch deine gute Tat. Und nicht durch den Toten. Wenn du jetzt oder du zu mir kommst und sagst zu mir, ey Mohammed, ich habe Geldprobleme. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er meine Schulden tilgt. Ich bin am Leben, oder? Ja. Jemand geht ab. Bald die Leute, inshallah, gehen nach Marokko fahren, suchen ihre Familie. Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Reisende, sein Bittgebet wird erhört. Ich kenne jemanden, der ein Gläubiger, ein guter Moslem, den ich auch mag oder so. Geh zu dem Bruder im Islam. Vergiss mich nicht. Bittgebet. So macht man das. Aber jemand, der schon tot ist, dann sage ich zu ihm, bitte Allah für mich. Das gibt es nicht. Und das ist Schirk. Und das ist Schirk. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon fernhalten. Und das war auch diese Zeit von Wahhabiten. Wir haben über Wahhabiten gesprochen. Hat auch Pierre Vogel darüber gesprochen. Ich habe das auch vorher erklärt. Nochmal für diejenigen, die das vergessen haben. Wahhabismus, das was die Leute so negativ nennen, ist eigentlich eine Religion, die Tawhid nimmt. Muhammad ibn Abdul Wahhab war ein Mensch, der diese Arten von Anbetung bekämpft hat. Zum Beispiel die Gräber. Zu seiner Zeit haben die Leute richtig die Gräber angebetet. Also hat er die bekämpft, indem er ihnen die Tawhid beibringen wollte. Und die haben zu ihm gesagt, heutzutage, wenn du als Moslem jemand, der einen Bart trägt und so, die Leute von anderen Gruppen, die mit Tawhid nichts zu tun haben, sagen zu dir, Wahhab, Wahhab, Wahhab, Alhamdulillah, dass ich Wahhab. Wahhabi, ich bin ja Muhid, Alhamdulillah, Muhid. Also, wenn jemand zu dir sagt Wahhabi, frag ihn, was meinst du denn damit? Was verstehst du denn unter Wahhabi? Was verstehst du überhaupt über Tawhid? Und versuch es ihm zu erklären. Ohne sauer zu sein, ohne beleidigt zu sein, versuch es ihm zu erklären. Also, durch diese Dinge Durch die guten Taten. Durch was? Durch Leute, rechtschaffende Leute. Zum Beispiel jemand, der den Koran auswendig kann. Wir kennen ihn, jemand, der betet und so gut ist. Gehen wir zu ihm und sagen, bitte Allah für mich. Er ist am Leben. Er ist nicht tot. Wichtig, wichtig, wichtig. Das ist alles andere, was ich schenke. Ich denke, so, und wie wir gesagt haben, der erste Schirk, der auf dieser Erde passiert ist, war in der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und inshallah werden wir auch mal das über Liebe machen. Das haben wir im Ramadan lang gemacht. Viele Menschen, die Allah anbeten, tun das nicht aus Liebe. Und wenn die Liebe nicht vorhanden ist, ist alles kaputt. Ist alles so ruiniert. Die Frau, die heute ihr Kopftuch anzieht, nicht aus Liebe für Allah, derjenige, der sich für Allah niederkniet, nicht für Allah. Wie viele Leute kommen beten, Allahu Akbar, und ist nichts, er ist vom Gebet weg und es hat nicht mal die Oberfläche seines Herzens berührt. Liebe heißt es, hör kurz zu, Liebe heißt, also Liebe hat ein Gesetz. Und dieses Gesetz lautet, dass du denjenigen, den du liebst, dein Herz machst du für ihn frei. Ich liebe Allah, mein Herz ist frei für Allah. Nichts, kein Platz für jemand anderen. Sei es mein Bruder, sei es meine Schwester, sei es mein Sohn, sei es meine Frau. Alle liebe ich für wen? Für Allah. Ich liebe meine Frau, warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala mir sie geschenkt hat. Ich liebe meinen Sohn, weil Allah der Grund ist. Guck mal, jemand jetzt, du stehst draußen, pum, Unfall. Einer liegt da halb tot. Du bist Arzt, kommt dahin, direkt gibst du die Medikamente, die er braucht oder was weiß ich. Er ist am Leben. Er guckt dich an und sagt, Wallah, ich liebe diesen Menschen, der mich gerettet hat. Aber wenn du weißt, dass Allah der Grund ist, liebst du wen mehr? Allah oder diesen Menschen? Allah ist der Grund. Deshalb alles, was wir lieben, Allah steckt dahinter. Allah subhanahu wa ta'ala steckt dahinter. Das müssen wir verstehen. Derjenige, der heutzutage 2000 Euro im Monat kriegt und kann sich das und das leisten, das ist nicht von ihm, es ist von Allah. Guck mal, eine kleine Krankheit kann ihn sein ganzes Leben im Bett oder im Rollstuhl oder sonst noch was. Subhanallah. Yani, ich vergiss diese Geschichte nicht in Palästina, als ich diesen jungen Mann, der in seinem Rücken eine Kugel hatte, und der war, glaube ich, 17 oder so, und er wird sein ganzes Leben im Rollstuhl sitzen. Er kann beide Hände nichts bewegen, gar nichts. Subhanallah. Dann kannst du mal sehen, dass das Leben in einer Sekunde sich verändern kann. Vorbei. Vorbei. Deshalb viele Leute heutzutage, wenn du denen sagst, Tauhid, beten, lass deine Freundin, lass das tanzen, lass das. Ja, ich bin noch jung, ich bin gerade 17. Lass mich doch erstmal heiraten. Vielleicht stirbst du, bevor du heiratest. Subhanallah. Ich erzähle euch eine Geschichte, die in Ägypten passiert ist. Ein Mann, der auf dem guten Weg war, richtig sunnit, weil diese Probleme erleben wir heutzutage hier. Wie viele Mädchen heutzutage tun ihr Kopftuch weg wegen der Arbeit, wegen der Schule, wegen dem Studium. Subhanallah. Subhanallah. Allah ist derjenige, der Arbeit gibt. Auch wenn du zum Arbeitsamt gehst. Allah ist derjenige, der Arbeit gibt. Also dieser Bruder hat studiert. Und er war sunnit. Richtig. Bat, er hat seine Gebete immer. War fertig mit seiner Arbeit. Also mit seinem Studium. Hat Arbeit gesucht. Nix. 2,5 Jahre, 3 Jahre. Keine Ahnung. Frustriert. Hatte einen Nachbarn, der einen Autosalon hat. Verkauft Autos. Sagte, willst du nicht bei uns arbeiten? Du hast studiert und so. Dein Bart musst du nicht ganz wegmachen. Nur ein bisschen, weißt du, so machen. Damit das nicht so extrem ist. Damit die Leute ja keine Angst vor dir haben. Ha? Die sagen nur, Herr, wir sind Terrorist oder so. Weil er so gelernt hat. Nur ein bisschen. So fängt man an. Mach das nur ein bisschen. Subhanallah. Ja, fing an zu arbeiten, dann kam das große Geld. Und der Mann war ein Schlauer. Der hat gearbeitet, der hatte Ahnung. Und der konnte verkaufen und die Leute überreden. Plötzlich sagt er zu ihm, willst du, wir haben auch so einen Bereich, wo extra Autos für Frauen, weißt du, und willst du nicht in diesen Bereich einsteigen? Sagt er, mit Frauen will ich nichts zu tun haben. Nee, du musst nicht mit ihnen reden, viel. Versuchen sie, ne? Okay. Zwei Wochen später, drei Wochen später hat er gesagt, aber mach ein bisschen den Bart weg. Ja, dann kamen die Frauen immer so, oh, gut aussehender Mann, wenn der Bart nicht so wäre. Ja, du bist Brady Gitti, ne? Aber wenn das hier weg wäre, ne? Subhanallah. Was hat er gemacht? Hat er rasiert? Hat er weggemacht? Hat er weggemacht? Plötzlich siehst du ihn in der Moschee kaum. Plötzlich siehst du ihn in der Moschee kaum. Er kommt kaum. Wo bist du? Wo? Und der Gelehrte, der diese Geschichte erzählt hat, hat ihn immer besucht bei der Arbeit. Und hat gesagt, komm zurück zur Moschee. Komm zurück zu den Leuten, die vermissen dich. Nichts da. Guck mal, wo das hingeführt hat. Eines Tages kommt eine schöne Frau, reich. Salam alaikum, salam alaikum. Ich will für mich und meine Tochter und meine Cousine ein Auto kaufen. Ja, direkt schon. Ah, du siehst wohl gut aus. Kaffee trinken, ein bisschen so. Komm ein bisschen runter, zeig mir das Auto. Tag, tag, tag. Eine Beziehung mit der. Ein Monat später liegt er im Krankenhaus. Was hat er? AIDS. Weil er ist gelehrt. Dieser Gelehrte geht zu ihm ins Krankenhaus und besucht ihn. Seine Krankheit war so schwer. Also kennt ihr diese Krankheit? Gott bewahre uns davor. Dein ganzes Immunsystem ist kaputt. Und er war noch von dieser Sorte Menschen, die wirklich sehr, sehr krank geworden. Er ist so krank geworden, dass die Ärzte ihn wirklich anketten mussten. Jede Bewegung, jede irgendwas, das wäre tödlich für ihn. Sein Immunsystem war weg. Wisst ihr, was er zu dem Gelehrten gesagt hat? Hat er zu ihm gesagt, ich wollte die ganze Zeit zurück zu Allah kommen. Aber guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala mich zu ihm zurückgeholt hat. Hat mich an den Haaren gezogen und ich bin gekommen wie ein Hund. Ich wollte selber zu Allah kommen. Aber jetzt liegt er da, kann weder beten, kann weder Sadaqa geben, kann weder irgendwas machen. Es ist vorbei mit seinem Leben. Und das ist eine Geschichte von tausenden von Geschichten. Subhanallah. Subhanallah. Und dieser Mann ist gestorben. Und ich denke, es gibt nichts Schlimmeres als jemanden, der stirbt und eine tiefe Trauer in seinem Herzen ist. Subhanallah. Deshalb sagen wir zu jedem von den Leuten, geht raus, redet mit euren Freunden, redet mit euren Leuten, redet mit ihnen. Das muss nicht mit Härte direkt sein, das muss nicht, oh, ah, du gehst in die Disco, du Idiot. Nein, nein, immer mit der Liebe, mit Liebe. Wenn du das liebst, dann gib es weiter. Du musst anrufen. Also ich weiß es nicht, aber bist du ein oder andere? Dann gucken wir mal, mit der Hälfte. Also wichtig. Und lass uns das beenden. Tawhid ist die einzige Rettung für die Muslime, zu Allah heil anzukommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah verzeiht es nicht, wenn man ihm andere Gottheiten an der Seite steckt. Und er vergibt alles andere, wem er will. Das heißt, Schirk macht deine ganze Anbetung kaputt. Da kannst du von morgens bis abends anbeten. Und guck mal, das Schlimme ist, dass auch wenn Leute teilweise nur Kleinigkeiten, er liebt Allah, aber er liebt noch nebenbei den Bruder. Und er macht noch ein bisschen da. Stehst du in der Liebe, die ist nicht komplett für Allah subhanahu wa ta'ala. Er kommt ja mit Qiyam. Wisst ihr, was Allah zu ihm sagt? Ich lasse alles, was du getan hast, demjenigen, den du mir beigesetzt hast. Subhanallah. Ich will nichts davon. Nichts davon. Subhanallah. Also, wer kann mir jetzt ganz schnell in zwei, drei Worten den Tawhid erklären? Tawhid, zwei, drei Worte. Also Tawhid heißt, niemanden anderen außer Allah anbieten. Wir haben gesagt, Tawhid in der Sprache heißt, etwas einzig machen. Einzig machen. In der Religion im Islam, in der Scharia, Islamia, was bedeutet das? Tawhid? Wissen erwerben, umsetzen, weitergeben und geduldig. Das ist, was jeder Muslim wissen muss, machen muss. Aber Tawhid im Islam. bedeutet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala anerkennen als einzigartig, was Schöpfung, als Verwalter und als Versorger. Das ist wichtig. Okay. Was bedeutet La ilaha illallah? Wer kann das uns sagen? Es gibt keine Gottheiten außer Allah. Außer Allah. In einem anderen Hadith haben wir gesagt, niemand darf mit Recht angebetet werden, außer wer? Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist okay. Was ist das Schirk? Schirk? Beigesinnung. Und die ist das Schlimmste im Islam, was es gibt. Das Schlimmste, was es im Islam gibt. Deshalb, heutzutage gibt es Muslime, die denken, dass sie gute Muslime sind. Wenn einer kommt und sagt, wieso? Nur die Muslime kommen in die Jannah. Was ist mit den Christen? Und was ist mit den... Der Islam ist eine Religion, die die Muslime verpflichtet, in ihrem Leben, alles, was du in deinem Leben machst, Allah als einzig zu sehen. Keine drei Gottheiten. Ja, im Namen des Sohnes und was weiß ich was. Nein, das gibt es im Islam nicht. Allah ist der einzige Gott. Und guck mal, Allah sogar im Koran sagt, er fragt Jesus, Isa a.s. fragt ihn, hast du den Menschen gesagt, nimmt mich und meine Mutter als zwei Götter? Da sagt er, Subhanak, gepriesen seist du. Ich soll das tun? Ich habe den Leuten das nicht gesagt. Ich habe denen gesagt, betet Allah als einzig. Und was war die Botschaft aller Propheten? Sind die gekommen, um uns zu sagen, dass die Erde grün wird oder dass wir uns so und so vermehren sollen oder dass wir das und so heiraten sollen? Oder hatten sie eine einzige Aufgabe, die wichtig war? Was war sie? Tauhid. Hört mal zu. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولَ أَنَا عَبُدُ اللَّهِ. Und wir entsandten in jeder Gemeinschaft einen Propheten, so sage ich ihnen, sie sollen nur Allah anbeten. Sie sollen nur Allah anbeten. Ich hoffe, dass es irgendwo, auch wenn es trocken ist, ich weiß, dass es ein schweres Thema ist, dass es irgendwo angekommen ist, dass du, guck mal, wir lieben unsere Mutter und unser Vater, inshallah, lieben wir die. Sogar die, wenn die dich dazu zwingen, wenn eine Tochter heutzutage ihr Kopftuch anziehen will und sie, die Mutter will das nicht, das ist schon schön. Wenn sie das für ihre Mutter tut. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Und wenn sie dich dazu zwingen, das irgendwas in der Beigesinnung zu tun, du sollst ihnen nicht gehorsam sein. Aber nicht, Mutter, du bist eine Ungläubige, ich mach dir dein ganzen Set kaputt, ich mach dir die Küche kaputt. Wenn du nicht aufhörst, wie letztens einer angerufen und hat gesagt, darf ich meine Mutter schlagen, weil sie nicht betet? Also, nein. Ich bin gut zu meiner Mutter, zu meinem Vater. Und ich bin gehorsam in allem, was Allah subhanahu wa ta'ala mir befohlen hat. Alles andere, sage ich, also habe ich nichts mit zu tun. Allah hat mir befohlen, ich mache das. Und Luqman, damit jeder von uns weiß, Luqman alayhi salam, als er seinem Sohn einen guten Rat geben wollte, sagte er, Sohn, mein lieber Sohn, guck mal, mein Vater sitzt mit seinem Sohn, subhanallah. Er sagte zu ihm, Sohn, geselle Allah keine Göttheiten bei. Warum, Vater? Beigesellung ist ein gewaltiges Unrecht. Gewaltig. Azim. Lavumur azim. Deshalb, lasst uns, ich sehe in jedem eine Verpflichtung. Leider sind wir dieser Verpflichtung nicht gewachsen. Aber inshallah mit der Zeit, dass die Kinder heutzutage mit ihren Vätern, mit ihren Brüdern, Abdullah ibn Umar, der Sohn von Umar ibn Khattab, in vielen Hadithen, mach mal Sahih al-Bukhari, sagt er, haddathani abi. Mein Vater hat mir erzählt. Kann einer von uns behaupten heute, mein Vater hat mir erzählt? Subhanallah, es ist so wichtig, es ist so wichtig. Und